alles in Wasser, wie die Fischlein, das ist weit. Und nur deine kleine Schwester Mili traut sich nicht hinein. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein, denn in acht müssen wir zu Hause sein. Wollen wir heute ins Kino gehen und uns Matter Mix ansehen? Fragte mich der kleine Fritz, ich sprach zum ersten Witz. Schau dir mal den Himmel an, blau so weit man sehen kann. Ich fahr an den Wannsee und pfeife auf dein Mix. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann nischt wie raus nach Wannsee. Ja, wir radeln wie der Wind durch den Grunewald geschwind und dann sind wir bald am Wannsee. Hey, wir tummeln uns im Wasser wie die Fischlein, das ist weit. Schwester Mili traut sich nicht hinein. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein, denn um acht müssen wir zu Hause sein. Pack die Badehose ein, nimm dein kleines Schwesterlein und dann mischt wie rein.